so Illusionen, um unglücklich und glücklich zu sein. Wie machen Sie es damit? Ich kann nur sagen, ich brauche keine, um unglücklich zu sein. Das gelingt mir ohne weiteres. Meine Frage ist, erkennen Sie die Welt 3, die Welt der objektiven Erkenntnis, nicht an? Wenn nicht, wie halten Sie es dann mit der Frage der Verantwortung gegenüber diesen Tatsachen, die wir vorfinden? Ich kann immer leider wieder nur zurückkommen darauf, dass diese vereinfachende traditionelle Annahme, dass es nun einmal böse und arme Opfer gibt auf dieser Welt, mit der, glaube ich, können wir 1983 nicht mehr operieren, es sei denn zum Preise eines Weltuntergangs. Das geht ganz einfach nicht weiter. Wir können nicht weiter tun, als habe ein Lager Zugang zur Wahrheit und das andere Lager sei eo ipso, das heißt daher, also schlecht, weil es die Wahrheit nicht sehen will. Oder das eine Lager habe das Gute gepachtet und das andere daher ist bös. Dieses ganze manichäische Denken, es Gott gäbe es, dass wir daraus herauskommen.